We have to learn to believe right. Wir müssen lernen, das Richtige zu glauben. We don't have to learn to do right. We have to learn to believe right. Wir müssen nicht lernen, das Richtige zu tun. Wir müssen lernen, das Richtige zu glauben. See, this is one of the great mistakes in Christian world. Das ist einer der großen Fehler in der christlichen Welt. That so many Christians try to do right without believing right. Dass so viele Christen versuchen, das Richtige zu tun, ohne das Richtige zu glauben. If we live like this, wenn wir so leben, we just have a life full of religious activity. Haben wir nur ein Leben voller religiöser Aktivitäten. Think about it. Denk mal darüber nach. How much religious activity the church has already done? Wie viele religiöse Aktivitäten hat die Kirche, die Gemeinde schon getan? How many Christian ministry have started and in reality they're not even they're a waste of time. Wie viele christliche Dienste wurden gegründet und sind in Wirklichkeit Zeitverschwendung? And I'm not saying this critically, just as a statement of fact. Ich sage das nicht kritisch, sondern nur als Feststellung der Tatsache. You know why? Because we haven't learned to believe right. Weißt du warum? Weil wir nicht gelernt haben, das Richtige zu glauben. Unfortunately, evangelical Christianity has all been about doing and not about believing. Weil es in der evangelikalen Christenheit leider immer nur um das Tun und nicht um das Glauben ging. Let me give you one example. Ich gebe dir ein Beispiel. How many of us in this room have been constantly told we have to evangelize? Wie vielen von uns in diesem Raum wurde ständig gesagt, dass wir evangelisieren müssen? We've been motivated by Mark 16, the Great Commission, that we've got to go out and evangelize. Wir wurden durch Markus 16, den Missionsbefehl, motiviert, dass wir hinausgehen und evangelisieren sollen. Now, is it right or is it wrong? Ist das nun richtig oder falsch? I'm not asking a question. Ich stelle nur eine Frage. I'm just asking you a question. Ich stelle nur eine Frage. Listen to me. Hör mir zu. If you go out and evangelize because it's a Christian duty, it's wrong. Wenn du hinausgehst und evangelisierst, weil es eine christliche Pflicht ist, dann ist das falsch. If it's a Christian duty without faith, it's wrong. Wenn es eine christliche Pflicht ist ohne Glauben, ist es falsch. You know why it's wrong? Weißt du, warum es falsch ist? It's Romans 14, 23 says. Weil Römer 14, 23 sagt, everything that does not come of faith is sin. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. So if you go out and evangelize, but if you don't live by faith, do it by faith that the gospel is the power of God unto salvation. Wenn du hinausgehst und evangelisierst, aber nicht aus dem Glauben lebst und das nicht in dem Glauben tust, dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Errettung ist, it's a religious dead work. Dann ist es ein religiöses totes Werk. The Bible calls everything that is not of faith sin. Die Bibel nennt alles, was nicht aus Glauben kommt, Sünde. So shall we share the gospel with other people? Sollen wir also das Evangelium mit anderen Menschen teilen? Well, kind of. Nun, irgendwie schon. And I tell you why kind of. Ich sage dir, warum irgendwie. Look where what we call sharing the gospel and evangelism has taken us. Schau, wohin uns das sogenannte Teilen oder Predigen des Evangeliums und der Evangelisation geführt haben. Paul said, Paulus sagte, I'm not ashamed of the gospel. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Not ashamed. Ich schäme mich nicht. It's the power of God unto salvation for everybody who believes. Es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. If you go and evangelize without faith in the power of the gospel, wenn du also gehst und evangelisierst, ohne an die Kraft des Evangeliums zu glauben, you're wearing yourself out, machst du dich selbst kaputt. You will come to the place where in the end you will be so disappointed. Du kommst an einen Punkt, an dem du am Ende so enttäuscht sein wirst. You've shared the gospel with so many people, nobody believed it. Du hast das Evangelium so vielen Menschen erzählt, aber niemand hat es geglaubt. It'd be better to stay at home and fix your heart until you believe the right things and then go and share the gospel. Es wäre besser, wenn du zu Hause bleibst und dein Herz in Ordnung bringst. Bis du das Richtige glaubst, dann gehst du und erzählst das Evangelium. You see, the Bible makes a difference between dead works and good works. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen toten Werken und guten Werken. Jesus delivered us from dead works. Jesus hat uns von toten Werken befreit. Dead works are works that are done out of Christian duty, hoping to get a bonus with God. Tote Werke sind Werke, die aus christlicher Pflicht heraus getan wurden, in der Hoffnung, einen Bonus bei Gott zu bekommen. For many Christians, the way they read the Bible is dead works. Für viele Christen ist die Art und Weise, wie sie die Bibel lesen, ein totes Werk. For many people, prayer is dead works. Für viele Menschen ist das Gebet ein totes Werk. Everything you do so that you can get something from God is dead work. Alles, was du tust, damit du etwas von Gott bekommst, ist ein totes Werk. Except believing the right thing. außer das Richtige zu glauben. When they asked Jesus what are the works they need to do, Jesus said the work you need to do is to believe in the one who God sent. Als sie Jesus fragten, was für Werke sie tun müssten, sagte er, das Werk, das ihr tun müsst, ist an den zu glauben, den Gott gesandt hat. See, we do so many things without believing the right thing. Wir tun so viele Dinge, ohne an das Richtige zu glauben. And this has established a life of religion. Das führt zu einem Leben in Religion. This has worn out the people of God. Das zermürbt, erschöpft und laugt das Volk Gottes aus. Prayer has been dead work for most Christians. Das Gebet ist für die meisten Christen ein totes Werk. Think for how many of how many things we try to convince God to give to us. Überleg mal, wie oft und bei wie vielen Dingen wir versuchen, Gott davon zu überzeugen, sie uns zu geben. What would have been? Was wäre wohl? If we would have taken the same amount of time convincing our heart that we have everything. Wenn wir uns genauso viel Zeit genommen hätten, unser Herz davon zu überzeugen, dass wir alles haben. Wir müssen endlich aufwachen und erkennen, dass es im Christentum darum geht, das Richtige zu glauben. Das Christentum muss zur natürlichsten Sache der Welt werden. Denk darüber nach. Everything that's not natural to us is weird. Alles, was für uns nicht natürlich ist, ist seltsam und merkwürdig. It's weird. Es ist seltsam. We are not supposed to live weird Christian life. Wir sollten kein seltsames christliches Leben führen. Okay, I have to love all of my brothers and sisters. Ich muss alle meine Brüder und Schwestern lieben. I'm gonna work hard to make that happen. Ich werde hart daran arbeiten, das zu erreichen. I'm going to become very, very loving. Ich werde sehr, sehr liebevoll werden. You know, and then people don't even like to be near you because they realize you don't even love them, you're just trying to make something happen that's not natural. Und dann wollen die Leute nicht einmal in deiner Nähe sein, weil sie merken, dass du sie gar nicht liebst, sondern nur versuchst, etwas zu erzeugen, was nicht natürlich ist. Are we supposed to love all people? Sollen wir alle Menschen lieben? Sure. Sicher. Are we supposed to love our enemies? Sollen wir unsere Feinde lieben? Sure. Sicher. But how is it supposed to be? Aber wie sollte das geschehen? Okay, I know you mean to me. But you watch me. I'm gonna prove to you that I'm still gonna love you. Okay, ich weiß, du bist gemein zu mir, aber pass auf, ich werde dir beweisen, dass ich dich immer noch lieben werde. Jesus said that's what I have to do, and I'm gonna do it. Jesus sagte, wir müssen es tun, dann werde ich es tun. Watch me. Pass auf. Great, wonderful. Großartig, wunderbar. You really think that that person feels love? Glaubst du wirklich, dass diese Person sich geliebt fühlt? Of course not. Natürlich nicht. We have to finally become the most natural people who express Jesus naturally. Wir müssen endlich die natürlichsten Menschen werden, die Jesus ganz natürlich zum Ausdruck bringen. Think. Überleg mal. If we naturally express the life of Jesus, wenn wir das Leben Jesu auf natürliche Weise ausdrücken, we will become this beautiful fragrance. Werden wir zu diesem wunderbaren Duft. You know, maybe you've heard me tell the story. Vielleicht hast du die Geschichte schon einmal von mir gehört. I fly sometimes. Manchmal fliege ich. I mean, sometimes a lot. Manchmal sehr viel. And I take the same flight many times a year. Ich nehme den gleichen Flug viele Male im Jahr. Because it's the most sensible way for me to travel. Denn das ist für mich die vernünftigste Art zu reisen. Sao Paulo to Frankfurt, it's about a 12-hour flight, depending on the wind direction. Sao Paulo, Frankfurt. Je nach Windrichtung dauert der Flug etwa 12 Stunden. That's usually the flight I take. Normalerweise nehme ich diesen Flug. And I never get on the plane trying to be a good Christian to evangelize people. Und ich steige nie in ein Flugzeug und versuche, ein guter Christ zu sein, um Menschen zu evangelisieren. I mean, I always get on the plane and say, Jesus, thank you. I know you're going to send me the right person. I'm here. I'm ready to be used. Just whatever you want to do, I'm here. Ich steige immer ins Flugzeug und sage, Jesus, danke. Ich weiß, dass ich neben der richtigen Person sitzen werde. Ich bin hier. Ich bin bereit, verwendet zu werden. Egal, was du tun willst, ich bin hier. I don't go around trying. Who could I evangelize? Who could I evangelize? Ja, nein, could I got you? Ich gehe nicht so herum und sage, wen könnte ich evangelisieren? Wen könnte ich evangelisieren? Ah, dich. Watch out, I'm getting on the plane. Pass auf, was ich heute im Flugzeug erreiche. Get some more people today. Heute kriege ich ein paar Leute mehr. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. People will close their hearts. Die Menschen werden ihre Herzen verschließen. Listen to me. Hör mir zu. Read the Gospels. Lies die Evangelien. The sinners didn't like the Pharisees, but they were passionate in love with Jesus. Die Sünder mochten die Pharisäer nicht, aber sie waren leidenschaftlich in Jesus verliebt. If the sinners don't like you, you're probably a Pharisee. Wenn die Sünder dich nicht mögen, bist du wahrscheinlich ein Pharisäer. Let me say that again. Lass mich das noch einmal sagen. The sinners did not like the Pharisees, but they were passionately in love with Jesus. Die Sünder mochten die Pharisäer nicht, aber sie waren leidenschaftlich in Jesus verliebt. If the sinners don't like you, you're probably a Pharisee. Wenn die Sünder dich nicht mögen, bist du wahrscheinlich ein Pharisäer. But if they enjoy being around you, you're probably very similar to Jesus. Aber wenn sie gerne mit dir zusammen sind, bist du Jesus wahrscheinlich sehr ähnlich. It's time for the church to become naturally like Jesus. Es ist an der Zeit, dass die Kirche, die Gemeinde auf natürliche Weise wie Jesus wird. This is what makes the gospel so attractive. Das ist es, was das Evangelium so attraktiv macht. So anyhow, I flew through the night. It's always a night flight. Wie auch immer, ich bin die Nacht durchgeflogen. Es ist immer ein Nachtflug. And then in the morning I just pack up my stuff and leave the plane. Und am Morgen packte ich einfach meine Sachen und verließ das Flugzeug. I do not remember having done anything special that whole night. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in dieser Nacht etwas Besonderes gemacht habe. I mean, I always do the same thing. Ich mache immer das Gleiche. I sit down, ich setze mich hin, take up my Bible, nehme meine Bibel zur Hand, close my eyes, schließe meine Augen, hang out with Jesus, hänge mit Jesus ab, drink a glass of wine, trinke ein Glas Wein, no. Eat my dinner, esse mein Abendessen, then I drink a glass of Ramazzotti with ice and lemon, dann trinke ich ein Glas Ramazzotti mit Eis und Zitrone, then I hang out some more time with Jesus, dann verbringe ich noch etwas mehr Zeit mit Jesus. If a conversation happens, I'll have the conversation. Wenn sich ein Gespräch ergibt, führe ich ein Gespräch. Then I'm thankful that I'm allowed to fly again, because that way I can get some sleep. Dann bin ich dankbar, dass ich wieder fliegen kann, denn so komme ich zu etwas Schlaf. I have enough time to sleep at home on the plane, I can sleep. Zu Hause habe ich nicht genug Zeit zum Schlafen. Im Flugzeug kann ich schlafen. Then in the morning I get up. Morgens stehe ich auf. Brush my teeth, take my stuff and go. Putze meine Zähne, nehme meine Sachen und gehe. So I'm getting off the plane in the morning. Ich steige also an diesem Morgen aus dem Flugzeug. The flight attendant shakes my hand. Und die Flugzeugbegleiterin schüttelte mir die Hand. And she says, "Sir, I want you to thank you for traveling with us." Und sie sagt, mein Herr, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit uns gereist sind. I thought, this is weird. Ich dachte, das ist seltsam. A few hundred people on the plane. She doesn't say that to anybody. Es sind ein paar hundert Leute im Flugzeug und sie hat das zu niemandem gesagt. Because I watched everybody getting off the plane. Denn ich habe beobachtet, wie alle aus dem Flugzeug stiegen. I said, well, you're welcome, but why did you say that to me? Ich sagte, gern geschehen, aber warum sagen Sie das zu mir? She said, when you stepped on that plane, I felt the atmosphere change. Sie sagte, als sie das Flugzeug betraten, fühlte ich, wie sich die Atmosphäre veränderte. Thank you for flying with us. Danke, dass Sie mit uns geflogen sind. Do you know? Weißt du? If you learn to believe the right things, wenn du lernst, die richtigen Dinge zu glauben, you will naturally do the right thing. Wirst du natürlicherweise auch die richtigen Dinge tun. We Christians have been taught much more to do than to believe. Aber wir Christen wurden gelehrt, mehr, viel mehr zu tun, als zu glauben. No wonder we've worn out half of the church. Kein Wunder, dass wir die Hälfte der Gemeinde verschlissen, aufgerieben und ausgelaugt haben. You don't have to be clever to figure that out. Man muss nicht klug sein, um das herauszufinden. Einstein knew. Einstein wusste, that it's the definition of insanity. Die Definition des Wahnsinns ist, to do the same thing today that you did yesterday, wenn man heute das Gleiche tut wie gestern and expect a different result. Und ein anderes Ergebnis erwartet. We have worn out the members of the church for centuries and we are still doing the same thing. Wir haben die Mitglieder der Gemeinde, der Kirche jahrhundertelang ausgelaugt und tun immer noch das Gleiche. Do, do, do. Mach, mach, mach, mach, mach. Do, do, do. Mach, mach, mach, mach, mach. Surf, surf, evangelize. Slow, slow. Diene, diene, diene. Evangelisiere. Come on, come on, come on. Komm schon, komm schon, komm schon. I mean, for centuries Christians have been worn out. Why do we continue that stupid game? Jahrhundertelang wurden die Christen aufgerieben. Warum spielen wir dieses dumme Spiel weiter? Why aren't we finally smart enough to teach people to believe the right thing? Warum sind wir nicht endlich klug genug und lehren die Menschen, das Richtige zu glauben? Ein Christ, der das Richtige glaubt, wird nie aufgerieben, verschlissen oder ausgelaugt sein. You know why? Weißt du warum? He naturally just lives his life expressing Jesus. Weil er sein Leben ganz natürlich lebt und Jesus zum Ausdruck bringt. Every single day of your life, I dare to say, ich wage zu behaupten, dass du jeden einzelnen Tag deines Lebens, unless you go and sleep for 24 hours, wenn du nicht 24 Stunden lang schläfst, but in a normal life, aber in einem normalen Leben, every day of your life, you are crossing the path with somebody who needs an expression of Jesus. Läuft dir jeden Tag deines Lebens jemand über den Weg, der einen Ausdruck von Jesus braucht? Every day. Jeden Tag. They don't need another preacher. Sie brauchen keinen weiteren Prediger. They don't need another one who knows how to evangelize. Sie brauchen keinen weiteren, der weiß, wie man evangelisiert. They don't need that. Sie brauchen das nicht. They simply need somebody who walks the earth naturally expressing Jesus. Sie brauchen einfach jemanden, der auf der Erde lebt und Jesus auf natürliche Weise zum Ausdruck bringt. I mean, Jesus did tell his disciples, Jesus sagte seinen Jüngern, by this the whole world shall know, daran wird die Welt erkennen, that you are my disciple, dass ihr meine Jünger seid. By the way you force yourself to love all people. An der Art und Weise, wie ihr euch zwingt, alle Menschen zu lieben. Of course he didn't say that. Natürlich hat er das nicht gesagt. You don't need to force anything, you need to believe the right things. Du musst nichts erzwingen, du musst die richtigen Dinge glauben. That's why your life today is nothing else but a result of the belief system of yesterday. Deshalb ist dein Leben heute nicht anderes als das Ergebnis deines Glaubenssystems von gestern. It's really, really simple. Es ist wirklich ganz einfach. Believe the right thing, you will have the right results. Das richtige Glauben erzielt die richtigen Ergebnisse. Believe the wrong thing. Das falsche Glauben. But reading in the Bible the results you have to have. Wenn du dann in der Bibel liest, welche Ergebnisse du haben sollst. You now have to force yourself to make that happen. Musst du dich nun zwingen, das zu schaffen. Who wants to live so stressed? Wer will schon so gestresst leben? You've got to make your provision happen. Du musst deine Versorgung sicherstellen. You've got to make your success in ministry happen. Du musst deinen Erfolg im Dienst sicherstellen. You've got to make loving people happen. Du musst die Menschen lieben. It's like all day long you've got to work so hard to make Christian life work. Den ganzen Tag lang musst du hart arbeiten, damit das christliche Leben funktioniert. I'm going to give you the simplest and the best news I've ever given you. Ich erzähle dir die einfachste und beste Nachricht, die ich dir je gegeben habe. Jesus worked very hard so that your life can be easy and fun. Jesus hat sehr hart gearbeitet, damit dein Leben einfach ist und Spaß macht. Jesus worked very hard. Jesus hat sehr hart gearbeitet. Grace is free, but it wasn't cheap. Gnade ist kostenlos, aber sie war nicht billig. It cost Jesus everything. Sie hat Jesus alles gekostet. He finished the work for you. Er hat das Werk für dich vollbracht. Just think of Ephesians 2:10. Denk nur mal an Epheser 2, Vers 10. We are God's creation, God's workmanship. Wir sind Gottes Schöpfung, Gottes Werk. Created for good works. Geschaffen zu guten Werken. Which you through a lot of fasting and prayer and sweat and tears have to now do. Die du jetzt durch viel Fasten, Gebet, Schweiß und Tränen tun musst. No. Nein. We are God's creation. Wir sind Gottes Schöpfung. Created for good works. Geschaffen für gute Werke. Which he beforehand prepared. Die er im Voraus vorbereitet hat. There is not one single encounter with anybody that God has not already prepared. Es gibt keine einzige Begegnung mit jemandem, die Gott noch nicht vorbereitet hat. Every act of love God has already prepared. Jede Liebestat hat Gott bereits vorbereitet. So what do we do? Was machen wir? We believe the wrong thing and then we try to do the right thing. Wir glauben das Falsche und versuchen dann, das Richtige zu tun. That's not nice. Das ist nicht gut. Anybody who believes the wrong thing trying to do the right thing will wear himself out. Jeder, der das Falsche glaubt und versucht, das Richtige zu tun, wird sich aufreiben. And anybody believing the right thing will automatically do the right thing. Und jeder, der an das Richtige glaubt, wird automatisch das Richtige tun. That was such a good statement that must have been the Holy Spirit. Das war so eine gute Aussage. Es muss der Heilige Geist gewesen sein. So I have to repeat that. Ich muss das wiederholen. I could have never thought something so clever. So etwas Schlaues hätte ich nie denken können. Everybody, jeder, trying to do the right thing, der versucht, das Richtige zu tun, believing the wrong thing, und das Falsche glaubt, will wear himself out. Wird sich zermürben. And everybody believing the right thing, und jeder, der das Richtige glaubt, will naturally do the right thing. Wird auf natürliche Weise das Richtige tun. Without wearing himself out. Ohne sich aufzureiben. How tired do we have to become to figure this out? Wie müde müssen wir werden, um das herauszufinden? You know, so many Christians are like Peter. So viele Christen sind wie Petrus. Ich habe die ganze Nacht gefischt, die ganze Nacht gefischt. Da gibt es nichts, doch ich fische weiter. Night after night, I'm out there fishing. Eventually, I'll catch a fish. Nacht für Nacht bin ich da draußen und fische. Eventuell fange ich einen Fisch. I'm not gonna quit. Ich gebe nicht auf. Christians are called to persevere. Christen sind dazu aufgerufen, durchzuhalten. I'm called to be faithful. Ich bin berufen, treu zu sein. I'll keep fishing. Ich fische weiter. Every night. Jede Nacht. I'm depressed. Ich bin deprimiert. I'm frustrated. Ich bin frustriert. I'm tired. Ich bin müde. But don't worry, Jesus, I'll keep fishing. Aber keine Sorge, Jesus, ich fische weiter. And then Jesus comes. Dann kommt Jesus and says, Peter, wake up. Und sagt, Petrus, wach auf. You're doing everything wrong. Du machst alles falsch. What do you mean I'm doing everything wrong? I'm a fisherman. Was heißt, ich mache alles falsch? Ich bin ein Fischer. I know how to fish. Ich weiß, wie man fischt. He said, Peter, throw out the net on the right side. Er sagte, Petrus, wirf das Netz nach rechts. What happened? Was geschah? The moment Peter believed the right thing, everything changed. In dem Moment, als Petrus das Richtige glaubte, änderte sich alles. How do we know that he changed what he believed? Woher wissen wir, dass er änderte, was er glaubte? He said. Er sagte. I have fished all night and caught nothing. That showed what he believed. Ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das zeigt, was er glaubte. But then he put a but in there. Doch dann fügte er ein Aber ein. But. Aber. He must have had this flash second of revelation. Er muss diesen Geistesblitz der Offenbarung gehabt haben. Like, hang on. Jesus just said something. Etwa so. Warte mal, Jesus hat eben etwas gesagt. Oh, oh, oh. If Jesus said it, it's gonna work. Wenn Jesus das sagt, funktioniert es auch. Oh, oh, oh, okay. Sorry, Jesus. I didn't really mean to say I fished all night. I'm not gonna do it. Sorry. Delete. Okay, tut mir leid, Jesus. Ich wollte nicht sagen, ich hätte die ganze Nacht gefischt. Ich mache es nicht. Sorry. Löschen. I mean, that revealed my heart belief. Das offenbarte meinen Herzensglauben. Let me quickly change my heart belief. Lass mich schnell meinen Herzensglauben ändern. You said it. I'm gonna do it because everything you say works. Du sagtest es, ich werde es tun, weil alles, was du sagst, funktioniert. And it worked. Es hat funktioniert. Everything Jesus says works. Alles, was Jesus sagt, funktioniert. Everything you try to make happen is stressful. Alles, was du versuchst zu erreichen, ist stressig. Everything that Jesus says works. Alles, was Jesus sagt, funktioniert. Everything that you try to make happen is stressful. Alles, was du versuchst zu erreichen, ist stressig. See, you can't get away from Jesus. Du siehst, du kommst an Jesus nicht vorbei. Whatever he says works. Alles, was er sagt, funktioniert. Whatever he did on the cross works. Alles, was er am Kreuz getan hat, funktioniert. You know, if we diligently confront our own hearts, wenn wir unser Herz sorgsam konfrontieren, to believe the right things, die richtigen Dinge zu glauben, our lives are going to be so fruitful and yet I really can't describe it. It's just fun. Wird unser Leben so fruchtbar sein und doch, ich kann es gar nicht beschreiben. Es macht einfach Spaß. Until 2001, bis zum Jahr 2001 I fished many nights. Habe ich viele Nächte lang gefischt. Der Unterschied zwischen Petrus und mir war, dass ich eine Menge Fische gefangen habe. But they were my catch. Doch sie waren mein Fang. Everything I built was my hard work. Alles, was ich gebaut habe, war meine harte Arbeit. Und ich bin so froh, dass Jesus kam und das ganze Chaos in Ordnung brachte. Today, one of my greatest challenges in life is, heute ist eine der größten Herausforderungen in meinem Leben, to teach the Christians to simply believe the right things. Die Christen zu lehren, einfach die richtigen Dinge zu glauben. Somebody said to me last week, jemand sagte letzte Woche zu mir, Reinhard, you are so patient with people. Reinhard, du bist so geduldig mit den Menschen. You have preached the same thing to them 10 times. Du hast ihnen schon 10 Mal das Gleiche gepredigt. And they still ask you the same question. Und sie stellen dir immer noch die gleichen Fragen. And you sit and you patiently answer these questions. Und du sitzt da und beantwortest geduldig diese Fragen. Don't you get frustrated? Wirst du dann nicht frustriert? Do you know what? Weißt du was? I keep reminding myself how patient Jesus was with me when I believed the wrong things. Ich erinnere mich immer wieder daran, wie geduldig Jesus mit mir war, als ich die falschen Dinge glaubte. I will not stop challenging the wrong beliefs of the Christian. Und ich werde nicht aufhören, die falschen Glaubenssätze der Christen herauszufordern. Because I know, because it's written in the Bible. Denn ich weiß, weil es in der Bibel geschrieben steht. Plus I've seen it in my own life. Und ich habe es in meinem eigenen Leben gesehen. I've seen it in thousands of lives all over the world. Und ich habe es in Tausenden von Leben auf der ganzen Welt gesehen. Do you know how many people have come to me and thanked me because their lives have been so changed? Weißt du, wie viele Menschen zu mir kamen und sich bei mir bedankten, weil ihr Leben sich so sehr verändert hat? And in reality, their lives never changed because I did anything. Und in Wirklichkeit hat sich ihr Leben nicht verändert, weil ich etwas getan habe. Because this is kind of the strange thing. Denn das ist schon eine seltsame Sache. Daniel und ich saßen gerade da und haben darüber gesprochen, was hier passiert. The lives of the people never changed because I did anything. Das Leben der Menschen hat sich nicht verändert, weil ich etwas getan habe. The lives of the people changed because they started to believe the right things. Das Leben der Menschen verändert sich, weil sie angefangen haben, die richtigen Dinge zu glauben. You know, so I look at myself and I look at everything Jesus is doing all over the world. Ich schaue auf mich und auf das, was Jesus in der ganzen Welt tut. And I think. Und ich denke. Wow. Wow. I just share the things I've seen, people believe it and it works. Ich erzähle einfach, was ich erkannt habe, die Menschen glauben es und es funktioniert. I've never ever anywhere in the world met anybody. Ich habe noch nie irgendwo auf der Welt jemanden getroffen. Believes the right thing and has the wrong result. Der das Richtige glaubt und das falsche Ergebnis hat. Never. Noch nie. But I've also never met anybody. Aber ich habe auch noch nie jemanden getroffen, who believes the wrong thing and has the right result. Der das Falsche glaubt und das richtige Ergebnis hat. I've never met anybody who believes the right thing and has the wrong result. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das Richtige glaubt und das falsche Ergebnis hat. If you are having the wrong result, wenn du das falsche Ergebnis hast, and somebody's coming to you and say, it's okay, Jesus understands. Und jemand kommt zu dir und sagt, ist schon gut, Jesus versteht das. He loves you unconditionally. Und er liebt dich bedingungslos. That's fine. Das ist in Ordnung. These people are not your friends. Diese Menschen sind nicht deine Freunde. They are not doing you a favor. Sie tun dir keinen Gefallen. Do you know who does you a favor? Weißt du, wer dir einen Gefallen tut? When you come to them and say, look, nothing works. Wenn du zu ihnen kommst und sie sagen, schau mal, nichts funktioniert. I'm really messed up. Ich bin wirklich am Ende. Pray for me. Bete für mich. Yeah. Everything is wrong. Alles ist falsch. Yeah. I'm bankrupt. Ich bin bankrott. I'm poor. Ich bin arm. I'm sick. Ich bin krank. My relationship's in a mess. Meine Beziehung ist im Chaos. Everything is wrong. Alles ist im Eimer. Can you just give me a hug, please, and tell me that Jesus loves me? Nimm mich bitte in den Arm und sag mir, dass Jesus mich liebt. Please. Bitte. If you love those people, you say. Wenn du diesen Menschen liebst, wirst du sagen. Stop with your self-pity. Hör auf mit deinem Selbstmitleid. The reason why everything is wrong is you believing the wrong things. Der Grund, warum alles schief läuft, ist, weil du das Falsche glaubst. This is true love. Das ist wahre Liebe. Because if you have the wrong results in your life, it is because you're believing the wrong thing. Denn wenn du in deinem Leben die falschen Ergebnisse hast, liegt es daran, dass du die falschen Dinge glaubst. In Christian circle we've learned to stick a band-aid on the cancer. In christlichen Kreisen haben wir gelernt, über den Krebs ein Pflaster zu kleben. Oh, poor guy. Let me put a little band-aid over there. Oh, armer Kerl, lass mich ein kleines Pflaster draufkleben. You go. Jesus loves you. Jesus liebt dich. You want a little hug? Soll ich dich drücken? Come on, Jesus loves you. Komm schon, Jesus liebt dich. Gonna be okay. Es wird alles gut. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Everything will be fine. Alles wird gut. The truth is, if you don't believe right, nothing will be fine. Die Wahrheit ist, wenn du nicht richtig glaubst, wird nichts gut werden. Life is not going to be fine if you believe the wrong thing. Das Leben wird nicht gut sein, wenn du die falschen Dinge glaubst. Don't fool yourself. Mach dir nichts vor. If you don't believe in what Jesus did on the cross, life's not going to be fine. Wenn du nicht an das glaubst, was Jesus am Kreuz getan hat, wird das Leben nicht in Ordnung sein. If you learn to believe that you are who God says who you are and not who you see, it's not going to be fine. Wenn du nicht lernst zu glauben, dass du bist, wer Gott sagt, dass du bist und nicht wie du dich siehst, wird es nicht gut sein. If you don't learn to believe that you have everything he says that you have, life's not going to be fine for you. Wenn du nicht lernst zu glauben, dass du alles hast, was er sagt, dass du hast, wird das Leben nicht gut für dich sein. That's why I'm so passionately teaching people to believe the right things. Deshalb lehre ich die Menschen so leidenschaftlich, die richtigen Dinge zu glauben. To believe the right things and to believe in the right way. Die richtigen Dinge zu glauben und auf die richtige Weise zu glauben. Look in Romans 4, verse 16, what the Bible says. Schau, was die Bibel in Römer 4, Vers 16 sagt. It's telling us about the power of the gospel. Sie spricht von der Kraft des Evangeliums. It's telling us about our father Abraham and how he learned to believe right. Sie spricht von unserem Vater Abraham und wie er lernte, richtig zu glauben. And we need to pay attention. We need to learn these lessons. Wir müssen aufpassen und wir müssen diese Lektion lernen. So look, here it says in verse 16. Schau, hier steht in Vers 16. Therefore it is of faith that it might be according to grace. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund der Gnade sei. Remember. Denk daran. It is of faith that it might be according to grace. Es ist aus Glauben, damit es aufgrund der Gnade sei. You can't earn grace. Du kannst die Gnade nicht verdienen. Neither can you experience unless you believe it. Noch kannst du sie erfahren oder erleben, wenn du nicht daran glaubst. Remember that. Denk daran oder vergiss nicht. You will experience as much grace in your life as you actually believe in. Du wirst so viel Gnade in deinem Leben erfahren und erleben, wie du tatsächlich glaubst. Now, grace has no power unless it's activated by faith. Gnade hat keine Kraft, wenn sie nicht durch Glauben aktiviert wird. Every single person in this room, jede einzelne Person in diesem Raum, has access to exactly the same grace. Hat Zugang zu genau der gleichen Gnade. Every person. Jede Person. Do you know what the Bible says in Romans 5 that we've received this free access to his grace? Weißt du, was die Bibel in Römer 5 sagt, dass wir diesen freien Zugang zu seiner Gnade erhalten haben? Now think about this. Denk mal darüber nach. By faith we all have received access. Durch den Glauben haben wir alle den Zutritt erhalten. By faith. Durch Glauben. Now grace is not God's undeserved favor. Gnade ist nicht Gottes unverdiente Gunst. I know there are people who preach that I would advise you not to believe that. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das predigen. Ich würde dir raten, das nicht zu glauben. Because it's biblically, theologically not correct. Denn das ist biblisch und theologisch nicht korrekt. The reason why it's incorrect, that's an aspect of grace, but that's not the whole grace. Der Grund, warum das nicht stimmt, ist, das ist ein Aspekt der Gnade, nicht die ganze Gnade. It's only one aspect. Es ist nur ein Aspekt. The better definition would be. Die bessere Definition wäre. I can prove this through many Bible verses, but I don't have time for that today. Ich kann das mit vielen Bibelversen beweisen, aber dafür habe ich heute keine Zeit. That grace is the divine ability. Gnade ist die göttliche Fähigkeit. To enable you to live a life that you could not live without it. Die es dir ermöglicht, ein Leben zu führen, das du ohne sie nicht leben könntest. It's undeserved. Sie ist unverdient. It's freely accessible. Sie ist frei zugänglich. And it's that favor of God that lifts you above yourself. Es ist diese Gunst Gottes, die dich über dich selbst erhebt. Paul said in 1 Corinthians 15, verse 10. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10. The grace of God was not in vain. Die Gnade Gottes war nicht vergebens. I worked more than everybody. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. It wasn't me, it was God's grace. Aber das war nicht ich, das war die Gnade Gottes. Paul said in the second letter to the Corinthians, Paulus sagt im zweiten Brief an die Korinther, I want you to be aware of the special grace that the Macedonians walked by. Ich möchte, dass ihr euch der besonderen Gnade bewusst seid, durch die die Mazedonier lebten, that they had great joy in tribulation, dass sie in Bedrängnis große Freude hatten. And in their poverty they gave beyond their ability. Und in ihrer Armut mehr gaben, als ihnen möglich war. You see, so grace is this incredible favor that lifts you beyond yourself. Du siehst, Gnade ist also diese unglaubliche Gunst, die dich über dich selbst hinaus erhebt. It's that divine power that enables you to do something that you could never do. Es ist die göttliche Kraft, die dich befähigt, etwas zu tun, das du nie tun könntest. But grace is free, but it can only be accessed by faith. Die Gnade ist kostenlos, aber man kann auf sie nur durch Glauben zugreifen. There is not one person in this room this afternoon. In diesem Raum ist heute Nachmittag nicht eine einzige Person. Doesn't have access to the full grace of God. Die keinen Zugang zur vollen Gnade Gottes hat. It depends on your faith and what you believe, how much you experience. Es hängt von deinem Glauben und davon ab, was du glaubst, wie viel du erlebst. You choose. Du wählst. If you believe the right thing, you're going to walk in the full measure of grace. Wenn du das Richtige glaubst, wirst du im vollen Maß der Gnade leben. If you believe the wrong thing, well, you're going to walk by a little bit grace and by a little bit by self-effort. Wenn du das Falsche glaubst, wirst du ein bisschen in der Gnade und ein bisschen durch eigene Anstrengung leben. I can already tell you, it's going to make you very tired. Ich kann dir wirklich sagen, es macht dich sehr müde. I can also tell you, it's going to make you frustrated. Ich kann dir auch sagen, dass es dich frustrieren wird. I can also tell you, it's going to keep you struggling against sin the rest of your Christian life. Ich kann dir auch sagen, dass du für den Rest deines Lebens gegen Sünde kämpfen wirst. I can already also tell you. Ich kann dir auch sagen, it's going to make you proud of every success you've had. Es wird dich auf jeden Erfolg, den du hast, stolz machen. It's very messy. Es ist sehr chaotisch. So, by what you believe, you choose how much grace, how much divine ability you experience. Durch das, was du glaubst, entscheidest du, wie viel Gnade, wie viel göttliche Befähigung du erlebst. For it is of faith that it might be according to grace. Römer 4,16. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. So that the promise might be sure to all the seed. Auf dass die Verheißung sicher für den ganzen Samen sei. Not only to those who are of the law, nicht nur denjenigen aus dem Gesetz, but also to those who are of the faith of Abraham, sondern auch denen aus dem Glauben Abrahams, who is the father of us all, der unser aller Vater ist. And now look, in verse 17 he explains to us exactly how we need to believe to have the access to the full grace. Jetzt schau, in Vers 17 erklärt uns genau, wie wir glauben müssen, um den Zugang zur vollen Gnade zu haben. Because so many Christians have told me, you know, Reinhard, I believe. So viele Christen sagen zu mir, Reinhard, ich glaube doch. I told Debbie. Ich sagte zu Debbie. Should it ever happen that I die of a sickness? Sollte es jemals geschehen, dass ich an einer Krankheit sterbe? Tell the whole world that I died because of my own unbelief. Erzähle der ganzen Welt, dass ich wegen meines eigenen Unglaubens gestorben bin. Tell everybody that Jesus did not take me. Sag allen, dass Jesus mich nicht geholt hat. I died because I didn't believe the right things. Ich bin gestorben, weil ich nicht die richtigen Dinge geglaubt habe. It's really not complicated. Das ist wirklich nicht kompliziert. I experience lack because I believe the wrong things. Wenn ich Mangel erlebe, erlebe ich Mangel, weil ich das Falsche glaube. If I'm not healed, wenn ich nicht geheilt werde, I don't believe the right things. Glaube ich nicht die richtigen Dinge. If I don't experience everything I need for an abundant life, it's because I don't believe the right thing. Wenn ich nicht alles erlebe, was ich für ein Leben in Fülle brauche, liegt das daran, dass ich nicht die richtigen Dinge glaube. It's the bottom line of Christianity. Das ist die Grundlage des Christentums. The bottom line of Christianity is Jesus did everything. If you believe it, you will have everything. Die Grundlage des Christentums ist, Jesus hat alles getan. Wenn du das glaubst, wirst du alles haben. I had to go to a meeting that I didn't want to go into naturally. Ich musste an einem Treffen teilnehmen, an dem ich eigentlich normalerweise nicht teilnehmen wollte. I had to go into a video conference with the, you know what a DA is? DA, the district attorney, the prosecutor. I had to go into a very complicated meeting. Ich musste in eine komplizierte Videokonferenz mit einem Staatsanwalt. Now, naturally speaking. Natürlich gesprochen. It would be something I didn't want to do. So etwas würde ich nicht tun wollen. But as the president and founder of Brazilian Kids Care, I didn't really have an option. I did, but I didn't. Aber als Präsident und Gründer von Brazilian Kids Care hatte ich nicht wirklich eine Wahl. Ich hatte eine, aber eigentlich auch keine. I'm telling you this story not to boast about myself, to tell you how I have to live my life. Ich erzähle euch diese Geschichte nicht, um mich selbst zu rühmen, sondern um euch zu sagen, wie ich mein Leben leben muss. So, a few minutes before the video conference, ein paar Minuten vor der Videokonferenz saß ich an meinem Bürotisch und schloss einfach meine Augen. You know, I mean, the people around me warned me. Die Menschen um mich herum warnten mich. Wenn du da etwas Falsches sagst, du weißt gar nicht, in welche Schwierigkeiten du kommst. Ich saß einfach an meinem Schreibtisch und sagte, Jesus, du bist meine Weisheit. You are my wisdom. Du bist meine Weisheit. You have become my wisdom. I need no earthly wisdom. Du bist meine Weisheit geworden. Ich brauche keine irdische Weisheit. I don't need the advice of a human being. Ich brauche nicht den Rat eines Menschen. I know this sounds wrong. Vinicius is not here, so I can say it. Ich weiß, das klingt falsch. Vinicius ist nicht hier, also kann ich es sagen. I didn't even need the advice of an attorney. Ich brauchte nicht einmal den Rat eines Anwalts oder Verteidigers. If you live by the wisdom of Jesus inside of you, you don't need any specialist anymore to give you advice. Wenn du nach der Weisheit Jesu in dir lebst, brauchst du keinen Spezialisten mehr, der dir einen Rat gibt. I really believe that. Das glaube ich wirklich. So I said, Jesus, thank you, you're my wisdom. So sagte ich, Jesus, danke, du bist meine Weisheit. After the video conference, which I recorded. Nach der Videokonferenz, die ich aufnahm, schickte ich es an Vinicius, den Leiter von Brazilian Kids Care. And he said, und er sagte, I listened to the whole thing My goodness, with what wisdom did you answer these questions? Ich habe mir das Ganze angehört. Meine Güte, mit welcher Weisheit du diese Fragen beantwortet hast. I said, Vinny, it's Jesus's wisdom. Ich sagte, Vinny, es ist die Weisheit von Jesus. Think. Überleg mal. If you learn to believe the right thing, you will always have the right thing. Wenn du lernst, das Richtige zu glauben, wirst du immer das Richtige haben. But we have used that statement too lightly. Aber wir haben folgende Aussage zu leichtfertig verwendet. I believe. Ich glaube. We have said I believe so many times and didn't believe a thing. Wir haben so oft gesagt, ich glaube und glaubten gar nichts. So we have to stop saying I believe if we don't truly believe. Wir müssen aufhören zu sagen, ich glaube, wenn wir nicht wirklich glauben. That's what we have to learn. Das müssen wir lernen. So Paul is showing us how to believe the right way to have the right results. Paulus zeigt uns, wie wir richtig glauben sollen, um das richtige Ergebnis zu haben. So we already know it's by grace, by faith, that's the only way we can have it. Wir wissen bereits, dass es aus Gnade durch Glauben geschieht. Das ist der einzige Weg, wie wir es haben können. Look how Abraham had to believe. Schau mal, wie Abraham glauben musste. You have to learn to believe the same way in everything that Jesus paid for. Du musst lernen, auf dieselbe Weise an alles zu glauben, wofür Jesus bezahlt hat. In everything. An alles. Guys, I'm not going to preach about this today. Ich predige heute nicht darüber. Because I've preached about it too many times. Ich predigte schon zu oft darüber. But if 2 Peter 1 verse 3 says, aber wenn 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, through the knowledge of him, durch das Erkennen seiner selbst, he has past tense given past tense as everything, hat er, Vergangenheitsform, uns alles geschenkt, Vergangenheitsform, that we need for abundant life and godliness, was wir für ein Leben in Fülle und Gottseligkeit brauchen. The Greek word is zoe. Das griechische Wort ist zoe. Which means a life incredibly abundant of the same quality as God who gave us life. Das bedeutet ein Leben in unglaublicher Fülle von der gleichen Qualität wie Gott sie hat, der uns das Leben gegeben hat. Tell me. Sag mir. What is there left for God to give you if he's given you everything? You tell me one thing. Was kann Gott dir noch mehr geben, wenn er dir schon alles gegeben hat? Nenne mir eine Sache. I wish he would give me long life. Ich wünsche, dass er mir ein langes Leben gibt. He can't. Das kann er nicht. He has given you the life. You have as much as you choose to believe in. Er hat dir das Leben gegeben. Du hast so viel, wie du dich entscheidest zu glauben. Reinhard, I wish Jesus finally would deal with the trauma in my life from my mother didn't reject me and my father didn't like me. Reinhard, ich wünschte, dass Jesus sich endlich um mein Trauma kümmern würde, denn meine Mutter lehnte mich ab und mein Vater mochte mich nicht. Well, you choose if you're a victim of your past or if you have been given everything for abundant life. I can't choose for you, I have to choose for myself. Du wählst, ob du ein Opfer deiner Vergangenheit bist oder ob dir alles für ein Leben in Fülle gegeben wurde. Ich kann nicht für dich wählen, ich muss es für mich selbst tun. But Reinhard, I see the struggle every day. Aber Reinhard, ich sehe den Kampf jeden Tag. I'm just like my mother and I'm trying not to be like my mother. Ich bin genau wie meine Mutter. Ich versuche nicht wie meine Mutter zu sein. Yeah, as long as you keep trying not to be like your mother, you will be more like your mother every day. Solange du versuchst nicht wie deine Mutter zu sein, wirst du jeden Tag deiner Mutter immer ähnlicher. Of course. Natürlich. Well, ask a psychologist, they will tell you. Frag die Psychologen, sie sagen es dir. Go and ask a Christian counselor, they will tell you the same thing. Frag einen christlichen Seelsorger, er sagt dir das gleiche. You're not going to be less than your mother, but trying to be less than your mother. Du wirst nicht deiner Mutter weniger ähnlich, indem du versuchst, ihr weniger ähnlich zu sein. Denn worauf du dich fokussierst, bekommt deine Aufmerksamkeit. Was auch immer deine Aufmerksamkeit bekommt, kontrolliert dein Leben. So how do you change that? Wie änderst du das? Wow, I'm just like my daddy in heaven. Wow, ich bin genau wie mein Daddy im Himmel. Loving, kind, patient. Liebevoll, freundlich, geduldig. I've been lifted above all circumstances. Ich bin über alle Umstände erhoben worden. I've been made a brand new creation. Incredible. Ich bin eine brandneue Schöpfung. Fantastisch. Oh, I'm perfect in Christ. I never knew I'm so amazing. Let me look in the mirror and see. Wow, ich bin perfekt in Christus. Ich hätte nie gedacht, dass ich so wunderbar bin. Ich will mal in den Spiegel schauen und es sehen. Do you know, weißt du, once I changed my heart belief, sobald ich meinen Herzensglauben geändert hatte, I remember the first shock I had when I walked in an elevator. Ich erinnere mich an den ersten Schock, den ich hatte, als ich einen Aufzug betrat. I walked in an elevator, I looked in the mirror and I thought, oh my God, I'm amazing. Ich stieg in den Aufzug, schaute in den Spiegel und dachte, oh mein Gott, ich bin wunderbar. Oh my God, I am amazing. Oh mein Gott, ich bin erstaunlich. And I realized what I was thinking. Dann realisierte ich, dass es das war, was ich dachte. Oh wow, this thing works. Ich dachte, wow, das funktioniert ja. It really works. Es funktioniert wirklich. If I believe I'm a new creation, I'm actually really amazing. Wenn ich glaube, dass ich eine neue Schöpfung bin, bin ich wirklich wunderbar. If I try to become a better person, I'm not very amazing. Wenn ich versuche, ein besserer Mensch zu werden, bin ich nicht besonders wunderbar. I'm not very good at becoming a better person. I've tried it for more than 20 years. It's not very good. Ich habe es mehr als 20 Jahre lang versucht, ein besserer Mensch zu werden. Es war nicht so gut. It doesn't work very well. Es funktionierte nicht so gut. You know why? Weißt du warum? Because doing the right things with believing the wrong things never works well. Weil es nie gut funktioniert, die richtigen Dinge zu tun und die falschen Dinge zu glauben. So I will keep telling you the same thing. You have to believe the right thing. Ich sage dir immer wieder das Gleiche. Du musst das Richtige glauben. Jesus has given you everything. Jesus made you different. Everything is fine. Jesus hat dir alles gegeben. Jesus hat dich anders gemacht. Alles ist gut. Everything is just fine. Alles ist einfach in Ordnung. If you want to experience everything fine, you've got to start to believe the right things. Aber wenn du erleben willst, dass alles in Ordnung ist, musst du anfangen, die richtigen Dinge zu glauben. How do we believe the right things? Wie glauben wir die richtigen Dinge? Jesus, it's 4 o'clock. You're speaking so long again. Es ist 4 Uhr. Du redest schon wieder so lange. Do you guys want us to continue in the next session or do you want me to continue now? What do you want? Sollen wir in der nächsten Sitzung weitermachen oder jetzt?